Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Babaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Irgendwo in Gallien, in einem kleinen Dorf, das dem von Asterix zum Verwechseln ähnlich sieht, herrscht scheinbar tiefer Frieden. Doch in Wirklichkeit gehen hier die seltsamsten Dinge vor sich. Denn das Dorf wird durch einen großen Graben geteilt, der es unmöglich macht, von der einen Hälfte in die andere hinüberzuwechseln. Griesgramix wurde von der linken Dorfhälfte zum Häuptling erkoren. Auch wenn es denen da drüben nicht gefallen will, der unumstrittene Häuptling des Dorfes bin ich. Grobianix dagegen ist der von der rechten Dorfhälfte gewählte Häuptling. Das Dorf bin ich. Um dieser Situation gerecht zu werden, fand man in manchen Fällen recht praktische Lösungen. Das Dorf bekam beispielsweise zwei Eingangstore. Eines für die rechte und eines für die linke Dorfhälfte. Wobei die Dorfbewohner beider Lager keine Gelegenheit auslassen, sich ihre gegenseitige Antipathie kundzutun. Bäh! Bäh! In anderen Fällen hingegen scheint es an praktischen Lösungen noch zu mangeln. So liegt beispielsweise der Dorfbrunnen direkt im großen Graben und ist weder für die rechte noch für die linke Dorfhälfte erreichbar. Im ganzen Dorf ist der Graben Gesprächsthema. Auch in der Hütte von Häuptling Griesgramix. Also ehrlich, Vater, so geht's nicht weiter. Der Graben ist eine Plage für unser Dorf. Grönix, mein Sohn, ist das etwa mein Fehler? Der Verräter Grobianix hat auf ganz gemeine Weise Wähler bestochen, um ihre Stimmen zu gewinnen. Mit Hilfe seines Komplizen, dieses grässlichen Greulix, hatte er die Stirn, sogar Kinder im zarten Säuglingsalter für sich stimmen zu lassen. Kommende Generationen werden einmal eine schöne Meinung von ihren Vorvätern haben. Kurz und gut, Vater. Hast du einen Vorschlag? Ja, mein Junge, ich habe beschlossen, mich an die da drüben zu wenden. Dazu habe ich eine kleine Ansprache vorbereitet, die sich gewaschen hat. Davon wird sich Grobianix nicht so leicht erholen. Auch in der Hütte von Häuptling Grobianix, auf der rechten Seite des Grabens, hat die Teilung des Dorfes nicht nur Befürworter. Oh, Vater, weißt du noch, wie glücklich unser Dorf zu Zeiten unseres Einheitshäuptlings Asthmatix war? Quatsch! Der alte Gauner Asthmatix hat nur einmal tief Luft geholt und ist dann Hals über Kopf mit den gesamten Steuereinnahmen des Dorfes abgehauen. In Wirklichkeit ist dieses Großmaul Griesgramix an allem schuld. Der hat mir die Stimmen gestohlen, die mir von rechts wegen zustammten. Er hat seinen Wählern sogar BAföG versprochen, bürgernahe Amtsschimmel für örtliche Großvorhaben. Das will im Grunde gar nichts heißen. Aber diese Dummköpfe haben es ihm abgekauft. Grinoline hat recht. Wir brauchen einen Einheitshäuptling an der Spitze des Dorfes. Und du musst es denen drüben sagen und beweisen, dass du der Mann dafür bist. Viel Grips für ein Heringshirn. Die werden mir schon ins Netz gehen, Greulix. Kurz darauf versammeln sich die Dorfbewohner am großen Graben. Die linke Dorfhälfte mit Häuptling Griesgramix links vom Graben, die rechte Dorfhälfte mit Häuptling Grobianix rechts vom Graben. Meine Freunde und Brüder, schart euch unter den Schutz meines Schildes von Eisen, Gold und Silber, Symbole von Frieden, Arbeit und bezahltem Urlaub. Hört nicht auf Grobianix. Der große böse Wolf will euch doch nur rupfen bis zu den Flügeln eurer Helme. Kommt zu Atem! Die Ansprache von Gris Gramix wird durch eine Salve fauler Tomaten von der rechten Seite des Dorfes jäh beendet. Das Volk gibt euch die Antwort auf die verleumderischen Einschmeichelungen von Gris Gramix, diesem durchtriebenen Demagogen, der bereit ist, unsere Wiedervereinigung zu opfern, nur um seine unersättliche Machtgier im Dienst des römischen Patriziats zu stillen. Freunde, kommt und überschreitet den trennenden Graben. Ich warte auf... Die Ansprache von Grobianix wiederum findet wenig Anklang bei der linken Seite des Dorfes, die ebenfalls mit faulen Tomaten bewaffnet ist. Die Situation eskaliert. Wenn ihr wollt, dann können wir das sofort hier und heute erledigen, ihr Hungerleider. Von mir aus! Du und deine degenerierte Bande, euch werde ich schon zeigen! Kurz darauf treffen sich die Männer der rechten und der linken Dorfhälfte auf dem großen Platz vor dem Dorf, um die Sache auszukämpfen. Unter der wachsamen Aufsicht ihrer Häuptlinge, die sich selbst nicht am Kampf beteiligen. Kommt, Jungs, ich zähl auf euch! Ihr seid die Elite! Zeigt ihnen, dass das linke Viertel die bessere Hälfte ist! Freunde! Das ganze rechte Viertel des Dorfes blickt auf euch! Nieder mit diesem Gewürm! Da beide Seiten gleich stark sind, ist der Kampf zwischen den Dorfbewohnern jedoch schon bald vorbei. Bravo, Kinder! Diesmal haben sie es hoffentlich kapiert! Jetzt können wir uns zurückziehen. Oh, Kinderchen! Ich bin zu Tränen gerührt. Wir können nach Hause gehen. Denen da drüben haben wir eins ausgewischt. In einem anderen Teil Galliens, in dem kleinen, uns wohlbekannten Dorf, herrscht dagegen wirklicher Frieden. Du, Asterix, in unserem kleinen, allen wohlbekannten Dorf herrscht nur Frieden, weil die Römer mit uns schmollen. Nein, Obelix, die sind nur vorsichtig geworden. Was ist denn das? Das ist Majestix. Er steht mit seinem Schild auf einem kleinen Holzturm mit Rädern und lässt sich von seinen beiden Schildträgern durch die Gegend ziehen. Was machst du denn auf diesem Vehikel, oh Majestix, unser Chef? Ich mache ein paar Besorgungen für gute Miene. Sie fühlt sich im Moment nicht wohl. Ja, aber... Dieser Wagen? Ach so, das ist eine Erfindung, mit der ich künftig nicht mehr abhängig bin von den Eigenmächtigkeiten meiner Träger, diesen beiden Deppen da. Vorwärts, ihr beiden! Oh. Oh. Majestix Transportturm bleibt an einem Stein hängen. Er fällt um und reißt Majestix mit sich in die Tiefe. Seine Träger erfüllt das mit großer Schadenfreude. Der ist über seine eigene Rationalisierung gestolpert. Majestix ist über den Verlauf seiner Einkaufsfahrt nicht sonderlich erfreut. Zumal das halbe Dorf seinen wenig eleganten Sturz verfolgt hat. Beim Belenus hat man unseren Chef wieder mal ablaufen lassen. Halt den Mund und gib schon deinen Tisch her. Mir stinkt's ja, dass sich einem der Schnurrbart sträubt. Was? Was soll das heißen? Das soll heißen, du kriegst gleich meine Faust zu spüren, wenn du nicht schnell machst. Wie stets, wenn es um die Fische von Verleinix geht, mündet das Ganze in einer handfesten Prügelei zwischen den Dorfbewohnern, bei der auch schon mal der eine oder andere Fisch im Gesicht eines Unbeteiligten landen kann. Die spitten die Kumpel. Ich will diesen Fisch nicht haben, der gehört mir nicht. Asterix, mach du inzwischen das Essen! Ich bring ihn seinem Besitzer zurück! Während es in dem kleinen, uns wohlbekannten Dorf um Fische geht, dreht es sich in einem anderen kleinen gallischen Dorf alles um den großen Graben zwischen seinen Bewohnern. Was hast du bei dieser Schlacht gewonnen, Vater? Gar nichts. Im Gegenteil, der Graben zwischen den Bewohnern unseres Dorfes ist nur noch größer geworden. Liebe Tochter, du verstehst nichts von Politik und Strategie. Geh auf dein Zimmer und lass uns allein. Hast du das gehört, Greulix? Wenn wir nicht aufpassen, hat sie bald die Hosen an. Naja, man muss zugeben, dass die heutige Auseinandersetzung ein Schlag ins Wasser war. Tja, die Lage ist einigermaßen verzwickt. Ich kann euch aber trotzdem einen Vorschlag machen, Grobianix, unser Chef. Gewährt mir Grinolines Hand und ich löse alle eure Probleme. So, so. Und was ist die Lösung? Die römische Armee. Was? Glaubst du nicht, dass du da ein bisschen zu weit gehst, Greulix? Die Römer. Und wieso sollten sie mir eigentlich in dieser Sache zu Hilfe kommen? Ich weiß, wie ich die Garnison, die hier in der Nähe ist, überzeugen könnte. Lasst mich nur machen. Und binnen kurzem seid ihr der Chef des ganzen Dorfes. Na, ich hab's nicht gern, wenn sich fremde Leute in unseren Privatkram einmischen. Am wenigsten die Römer. Trotz des römischen Friedens sind sie nach wie vor unsere Feinde. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Sobald die Affäre geregelt ist, gehen die wieder friedlich in ihr Lager zurück. Einverstanden. Hand drauf, Greulix. Ich verlasse mich auf dich. Aber du wirst erst mein Schwiegersohn, wenn ich alleiniger Häuptling des Dorfes bin. Die Sache ist so gut wie geritzt. Papa? Was weder Grobianix noch Greulix ahnen, ist, dass Grinoline das Gespräch belauscht hat. Über den Fußboden ihres Zimmers, in dem sie mit ihrer Amme sitzt. Es ist nicht schön, an Fußböden zu lauschen, Grinoline. Es ist vielleicht nicht schön, aber dafür aufschlussreich. Grüblerine, meine gute Amme, sei so nett und geh zu Grünix. Sag ihm, dass sich Unheil zusammenbraut. Er soll mich heute Nacht auf meinem Balkon besuchen. Beeil dich! Mit Einbruch der Nacht ist nach der Schlacht im Dorf wieder Ruhe eingekehrt. Unbemerkt kann sich Grünix, der Sohn von Häuptling Griesgramix, zur Hütte von Häuptling Grobianix stehlen. Über eine Strickleiter klettert er hinauf zum Balkon von Grinoline. Greulix will die Römer bitten, meinem Vater zu helfen, das Dorf völlig zu erobern. Und mein Vater hat ihm zum Dank dafür meine Hand versprochen. Dieser ruchlose Ränke! Aber wieso vertraust du mir das an, wo ich doch von drüben bin? Weil du das einzige vernünftige Lebewesen in diesem Dorf von Verrückten bist und ich nicht die Frau von Greulix werden möchte. Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, drückt Grinoline dem überraschten Grünix einen Kuss auf den Mund. Ausgerechnet diese Szene wird von dem zufällig vorbeikommenden Greulix beobachtet. Alarm! Alarm! Schnell weg! Alarm! Alarm! Grünix stürzt ab. Doch er landet sanft. Auf dem Kopf von Greulix. Grünix? Bist du verletzt? Alles in Ordnung. Als Grünix aus seiner Ohnmacht erwacht, alarmiert er Häuptling Grobianix. Der stellt umgehend seine Tochter zur Rede. So ist das also. Meine eigene Tochter steckt mit dem Feind unter einer Decke. Verrat im eigenen Hause. Und mein eigener Vater schämt sich nicht, die Römer zu Hilfe zu rufen, um unsere eigenen Brüder zu bekämpfen? Schweig, undankbare Tochter. Ich lasse dich in dein Zimmer sperren und du wirst erst dann wieder herauskommen, wenn du die Frau von Greulix wirst. Niemals! Eher werde ich Vestalin. Nichts überstürzen, Grobianix. Geduld und Zeit bringt mehr als Gewalt und Streit. Süße, grazile Grinoline, beruhige dich. Nimm dieses kleine, bescheidene Blumensträußchen als Geschenk an. Da! Lass mich mit deinem Strauß in Ruhe! während Gräulig seinen Kopf verarzten muss, weil Grenoline eine Vase darauf zertrümmert hat, ist Grünix in die Hütte seines Vaters, Häuptling Grießkramix, zurückgekehrt. Vater, wach auf! Was ist? Grobianix und der grässliche Gräulix haben vor, die Römer um Hilfe zu rufen, um das Dorf völlig zu erobern. Wenn das so ist, mein Junge, dann will ich dir sagen, du gehst jetzt zu Majestix, einem alten Freund von mir. Mit dem zusammen habe ich schon vor Gergovia gelegen. Er ist der Häuptling eines Dorfes in Armorica, ein paar Tagesreisen von hier entfernt. Dank des Zaubertranks des Druiden Miraculix hat er es verstanden, alle Legionen Cäsars in Schach zu halten. Erkläre ihm die Lage und sag ihm, dass ich seine Hilfe brauche. Noch in der Nacht reitet Grünix los. Ein paar Tage später erreicht er das kleine, uns wohlbekannte gallische Dorf und berichtet Häuptling Majestix von allem, was in seinem Dorf vorgefallen ist. Unter den Strohdächern unserer Hütten brodelt ein Vulkan, der beim kleinsten Anlass ausbrechen kann. Ja, oh Häuptling Majestix. Das also ist die traurige Geschichte unseres Dorfes. Nur der Zaubertrank des Druiden Miraculix und die Schlagkraft deiner Krieger können die Lage retten. Na ja, die Schlagkraft meiner Krieger, von der du sprichst, müsste mich dazu ermuntern, erst einmal bei mir Ordnung zu schaffen, bevor ich es bei anderen tue. Aber da die Römer sich in eure Angelegenheiten einmischen könnten, sehe ich nicht ein, warum ich Grießkramix, meinem alten Waffengefährten, nicht helfen sollte. Ich schulde dir zweifachen Dank, denn ohne Aussicht auf Frieden dürften Grenoline und ich nicht auf einen gemeinsamen Lebensweg hoffen. Was hast du denn, Obelix? Liebesgeschichten, die tragisch enden, gehen mir immer so zu Herzen. Aber diese Geschichte fängt doch erst an. Und wenn unser Häuptling es erlaubt, helfen wir Grünix dabei, die Probleme seines Dorfes zu lösen. Ja, wirklich! Klasse, klasse, klasse, klasse! Da sich die Römer hier zurzeit sehr ruhig verhalten, kann ich es wagen, mit euch zu gehen. Es könnte sein, dass man in dem Dorf mit dem großen Graben meine Hilfe braucht. Während sich unsere Gallier zusammen mit Grünix auf den Weg zu seinem Dorf machen, lässt im Römerlager in der Nähe des Dorfes mit dem großen Graben die Moral der Truppe zu wünschen übrig. Vor allem, dass sie selbst waschen, putzen und kochen müssen, ärgert die Legionäre. Hey, Erdnuss! Ich tausch mit dir zweimal Wache schieben gegen einmal waschen. Dir geht's wohl nicht gut, wie? Du schuldest mir schon dreimal Gemüseschälen und zweimal Latrina putzen. Im Wehrbereichskommando von Ostia sagten sie immer, ihr kriegt die schönsten Sklavinnen im ganzen Land. Ihr seid meine tüchtige Legion für alle Einsätze. Komm zum Bund, da geht's rund. Ja, ja, es reicht. Die Tour kennen wir. Dass es mit der Stimmung der Truppe nicht zum Besten steht, merkt auch der Kommandeur des Lagers, Centurio Tullius Tortenguss. Decurio, Ofen aus. In dem Zelt hier sieht's aus wie in einem Schweinestall. Und die Küche in dem Laden wird auch immer ungenießbarer. Das Heeresverpflegungsamt gehorcht mir nicht mehr, Tullius Tortenguss. Ich muss mir meine Kotone auch selbst putzen. Ich merke, wie unsere Legionäre allmählich zu revoltieren beginnen. Sie wollen endlich Sklaven. Ist es vielleicht meine Schuld, dass Cäsar es verboten hat, Sklaven zu machen, solange der römische Frieden in Kraft ist? Ich habe eine Lösung für alle eure Probleme. Gallier, wer hat dir erlaubt, in das Lager einzudringen? Die diensthabende Wache am Eingang. Der Mann hat keinerlei Schwierigkeiten gemacht, als ich ihm dafür einen Sklaven versprochen habe. Wer bist du, dass du es wagst, meine Legionäre so zu bestechen? Ich bin Gräulix, die rechte Hand von Grobianix, dem Häuptling der rechten Hälfte des benachbarten Dorfes. Willst du meinen linken Fuß in deine rechte Hälfte? Grobianix bittet dich um Hilfe, um eine Revolte von Verrätern unter Grießkramix niederzuschlagen. Die Angelegenheit geht mich nichts an. Das ist eure Zervisia. Raus! Überleg's dir gut, Centurio. Wenn du meinen Chef unterstützt, werden Griesgramix und seine Mannen geschlagen. Dann hast du die Möglichkeit, sie zu Sklaven zu machen, nach denen deine Legionäre so sehr verlangen. Und was machst du mit dem Gebot Cäsars, Gallia? Denk darüber nach, Römer. Die Hälfte des Dorfes ist auf deiner Seite, um mit dir zu kämpfen. Die andere, um dir als Sklaven zu dienen. Verschwinde, sonst lasse ich dich die schlimmsten Strafarbeiten des Lagers machen. Runter mit den Schürzen! Rom dienen? Ja! Als Waschweiber dienen? Nein! Nieder mit der Putzfrauenlegion! Sklaven oder Schluss! Die Lage verschlechtert sich, Tortenguss. Schließlich ist der Vorschlag dieses Galliers nicht uninteressant. Cäsar kann ich doch nur loben, wenn du Ordnung in die Armee bringst. Ich bin auf der ganzen Front geschlagen. Hol den Gallier und sag ihm, ich sei einverstanden. Warte, Gallia! Ja? Sag deinem Chef, dass wir ihm helfen. Er soll uns nur noch Zeit lassen, damit wir unseren Legionären erklären können, worum es geht. Natürlich. Ich bin wirklich der Greulichste aller Greulichen. Und das ist noch nicht alles. Wenn ich erst Grenuline geheiratet habe, wird es mir ein leichtes sein, diesen blöden Grobianix auszuschalten und der wahre Chef des Dorfes zu werden. Unterdessen haben Asterix, Obelix und Miraculix das Dorf mit dem großen Graben erreicht und sprechen bei Häuptling Griesgramix vor. Ich wusste ja, dass ich auf meinen Freund Majestix zählen kann. Der Zaubertrank wird diesen hundsgemeinen Grobianix schon mundtot machen. Eins wollen wir von vornherein klarstellen, Griesgramix. Der Zaubertrank wird an euch nur ausgeteilt, um die Römer zu bekämpfen und nie und nimmer, um eure Streitigkeiten auszutragen. Aber was können wir machen, wenn Grobianix und seine Krieger neben den Römern gegen uns antreten? Pah, so weit sind wir ja noch gar nicht, bis die Römer kommen. Die Römer kommen! Die Römer kommen! Die Römer sind vor dem Dorf. Du kannst schon die Mitgift für Grenuline richten, Grobianix. Gut. Versammle alle unsere Krieger. Wir gehen den Römern entgegen, um sie willkommen zu heißen. Und sag unseren Leuten, sie sollen ihre Waffen im Kleiderschrank lassen. Wir wollen zeigen, dass wir in friedlicher Absicht kommen. Die Römer scheren friedliche Gesten von Grobianix allerdings herzlich wenig. Sie interessieren sich nur für eines. Das ist das erste Mal, dass ich auf einen Sklavenmarkt gehe. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, jetzt sind die Weiberarbeiten endlich vorbei. Ich gebe dir 3-mal Wache schieben zurück, die du mir gegen 1-mal Gemüseschälen getauscht hast. Halt! Sei willkommen, Römer. Unsere Dankbarkeit für die Hilfe, die du uns bringst, kennt keine Grenzen. Schluss mit dem Geschwafel. Wo sind die Sklaven? Sklaven? Welche Sklaven? Die, die dein Komplize mit uns ausgehandelt hat. Niemals! Ich werde Chef des ganzen Dorfes. Ohne Händel und ohne Sklaven. Man setzt die römische Armee nicht umsonst in Bewegung. Packt die Kerle, dann nehmen wir eben die hier als Sklaven. Centurio Tortenguss führt Grobianix und die Bewohner der rechten Dorfhälfte ab. Eine Szene, die im Dorf einige Beobachter hat. Grässlich greuliche. Blöde Grobianix hat alles verpatzt. Und mutige. Jetzt geht's aber los. Nein, Obelix. Das könnte für Grobianix und seine Krieger sehr gefährlich werden. Vater, hast du gesehen, dass Grobianix sich wie ein echter Häuptling verhalten hat? Ich muss zugeben, dass er unter den gegebenen Umständen eine gewisse Würde bewahrt hat. Es muss etwas geschehen, Grünix. Hab keine Angst, Grenuline. Wenn mein Vater einverstanden ist, unternehmen wir etwas gegen die Römer und befreien unsere Brüder aus dem Dorf. Völlig einverstanden. Grobianix bleibt nach wie vor mein Gegner, aber ich will nicht, dass er sein Opfer als Wahlkampfslogan ausschlachtet. Wartet! Ich habe eine bessere Idee. Hier kennen uns die Römer nicht. Miraculix, Obelix und ich gehen allein zu den Römern. Und da sie offenbar Sklaven suchen, treten wir so lange in ihren Dienst, bis wir die Gefangenen befreit haben. Ach, das ist eine ausgezeichnete Idee, Asterix. Oh ja, klasse, klasse, klasse. Endlich kann ich mal Römer bei Freunden probieren. Mit den Römern ist's wie mit dem Essen. Am besten schmeckt's auswärts. Das Angebot von Asterix könnte für die Römer in der Tat verlockend sein, denn Grobianix und seine Männer erweisen sich als recht unwillige Sklaven. Niemals werden wir dir als Sklaven dienen, Römer! Weißt du überhaupt, was bei einem Sklavenaufstand passiert? Überleg's dir gut, ob du als Löwenfutter im Zirkus in Rom enden willst. Legt sie in Ketten! Ich nehme dein 3-mal Wacheschieben gegen 1-mal Gemüseschälen zurück. Einverstanden? Der Kurs ist gestiegen. Er steht jetzt bei 4-mal Wacheschieben. Im Dorf mit dem großen Graben machen sich unterdessen Asterix, Obelix und Miraculix auf den Weg. Viel Glück, Freunde! Hab keine Angst, Grinoline. Dank der Kenntnisse von Miraculix, der Stärke von Obelix, dem Spürsinn von Idefix und meiner Listigkeit bringen wir deinen Vater bald zurück. Doch der Aufbruch unserer Gallier bleibt nicht unbemerkt. Die Selbstsicherheit der Verbündeten von Grisgramix ist verdächtig. Ich werde ihnen nachschleichen. Also, du hast genau verstanden, Obelix. Wir sind Sklaven. Also keinerlei Rauferei mit den Römern. Sag mal, Asterix, gibt's denn auch versklavte Hunde? Es dauert nicht lang, bis unsere gallischen Freunde das Römerlager erreichen. Halt! Wer seid ihr und was wollt ihr? Wir sind gallische Sklaven und wollen der römischen Armee dienen. Das trifft sich gut. Wir haben gerade neue reingekriegt, die noch nicht dienstbereit sind. Hey, du, Dickerchen, dich nehme ich für mich in Anspruch. Das lief nicht ganz so wie geplant. Obelix hat den Legionär am Tor des Römerlagers K.O. geschlagen. Asterix und Miraculix sind darüber sehr verärgert. Ich bin vielleicht ein Sklave. Aber dick bin ich noch lange nicht. So, Obelix, und wie soll man uns jetzt noch unsere guten Absichten abnehmen? Ich glaube, dafür kann ich sorgen. Dieses Fläschchen enthält ein von mir gebrautes Elixier. Ein paar Tropfen genügen und der Römer kommt augenblicklich wieder zu Kräften. Er wird sich nicht einmal mehr daran erinnern können, was vorgefallen ist. Tatsächlich. Miraculix flößt dem Legionär ein paar Tropfen des Tranks ein und schon steht er wieder auf den Beinen. Halt! Wer seid ihr und was wollt ihr? Wir sind gallische Sklaven und wollen der römischen Armee dienen. Immer das alte Lied. Hey, du! Halt! Tut mir leid. Wir sind Sklaven erster Klasse und können nur höheren Dienstgraden des Lagers dienen. Wie konnte der bloß ahnen, was ich sagen wollte? Die Geschehnisse vor dem Römerlager sind nicht unbeobachtet geblieben. Fantastisch, einfach fantastisch, diese Gallier. Ich frage mich nur, was sie den Römern für einen Streich spielen wollen. Der Druide hat sein Fläschchen vergessen. Das muss ich unbedingt bekommen. Vielleicht kann mir das noch helfen. Greulix schleicht sich von hinten an die Wache heran und versetzt dem Legionär einen Schlag mit einem Knüppel. Dann schnappt er sich das Fläschchen und stiehlt sich ins Lager der Römer. Jetzt werde ich unauffällig die Ereignisse verfolgen. Die Gallier machen mich immer neugieriger. Unterdessen wird dem Centurio die Ankunft von Asterix, Obelix und Miraculix gemeldet. Draußen stehen 3 neue Gallier, die gern deine Sklaven werden möchten, Tortenguss. Was? Also die Gallier, die werde ich wohl nie verstehen. Nun? Römer, mit meinen Gehilfen biete ich dir die hohe Schule der Kochkunst an. Es gibt kein köstliches Mahl, das ich dir nicht bereiten könnte. bestimme die Speisenfolge und ich bin dir zu Diensten. Gallier, dich schicken die Götter. Deine neue Küche wird mich endlich von meinem Mensafraß erlösen. Wir können sogar ein Menü für die ganze Zenturie kochen. Was für 1% reicht, reicht prozentual hochgerechnet auch für 100. Zum Anfang schlage ich ein Süppchen vor, dessen Rezept nur mir allein bekannt ist. Als zweiten Gang Ratatouille auf aremorikanische Art mit Lager Servisia. Dann Schlachtplatte mit gepfefferter Blutwurst und blauem Auge, blauen Bohnen, Kopfnusssalat und als Dessert Backpfeifen, Backpflaumen nach Römerart. Dann bist du fertig. Einverstanden mit dem Menü, aber beeil dich, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Wir machen ganz schnell. Du, Miraculix, wie wär's zusätzlich mit ein paar gerösteten Wildschweinen? Ja, schon recht, aber mach erstmal Kleinholz für ein kräftiges Feuerchen. Der hat ja keine Ahnung, Wildschweine gehören dazu. Kurz darauf ist der erste Gang des Menüs fast fertig. Gespannt und hungrig warten die Legionäre auf das gallische Süppchen von Miraculix. Ist gleich so weit. Ich weiß nicht recht, Centurio. Ein Vetter von mir ist in Aremorica stationiert. Er hat mir von einem Druiden mit seltsamen Fähigkeiten erzählt. Ich würde mich nicht wundern, wenn... Du hast recht, Ofenhaus. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Willst du kosten und mir sagen, ob die Suppe so recht ist, Centurio? Augenblick, Gallia. Wer sagt mir, dass du nicht vorhast, die ganze Garnison zu vergiften, um die Gefangenen zu befreien? Dein Misstrauen ist berechtigt. Und um dir unsere redlichen Absichten zu beweisen, werden wir selbst diese Suppe auslöffeln. Und damit du auch wirklich auf Nummer sicher gehen kannst, sollen die Gefangenen ebenfalls davon trinken. Mutig trinkt Asterix den ersten Schluck der Suppe. Ihm folgt Miraculix. Und auch Obelix will von der Suppe probieren. Nein, Obelix, nein. Und warum der da nicht? Genau, warum ausgerechnet ich nicht? Weil er als kleiner Junge in den Kessel gefallen ist und weil er... Und weil er Diät halten muss für sein seelisches Gleichgewicht. Darum. Durch die Gier von Obelix wäre der Plan beinahe aufgeflogen. Aber zum Glück merken die Römer nichts und schicken auch die Gefangenen zum Suppefassen. Trink! Keine Angst. Wir sind gekommen, um euch zu befreien. Dieser Trank verleiht euch die nötigen Kräfte, um eure Fesseln zu sprengen. Achtet auf unser Signal. Siehst du, Römer? Deine Befürchtungen waren ungerechtfertigt. Und da von der Suppe nichts mehr übrig ist, schreiten wir zum nächsten Gang. Aha. Zum Ratatouille. Ja. Das Menü. Na klar. Jetzt wird reingehauen. Das Gefühl. Ich war noch nie so in Form. Wirklich wahr. Mein Trank wird überraschend. Asterix, das Menü von Miraculix ist spitze. Alter Schlepper, lass den anderen auch noch was übrig. Da die Kräfteverhältnisse ungleich sind, ist der Freiheitskampf der gallischen Sklaven im Lager der Römer nur von kurzer Dauer. Nichtsdestotrotz hinterlässt er einen bleibenden Eindruck. Die gallische Küche kann mir ein für alle Mal gestohlen bleiben. Die Gallier haben uns alles versalzen. Sei still! Sonst tischen sie uns noch mal was auf. Ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, aber tausend Dank für euer mirakulöses Eingreifen. Ich bin Miraculix, und das sind Asterix, Obelix und Idefix. Geschickt hat uns Grießgrammix. Ja, Grießgrammix wollte die Römer mit seinen Kriegern angreifen, aber wir haben unsere Methode vorgezogen. Naja, das alte Großmaul hat auch seine guten Anwandlungen. So, jetzt aber zurück ins Dorf. Mit dem Ränkeschmied Greulix habe ich noch ein Wörtchen zu reden. Da Greulix alles beobachtet hat, weiß er nun, dass Grobianix auf ihn nicht mehr gut zu sprechen ist. Da bleibe ich lieber für eine Weile im Hintergrund. Am Tor des Römerlagers müssen zunächst noch einige Formalitäten erledigt werden. Halt! Sklaven haben kein Recht auf Ausgang. Lass uns vorbei. Wir sind keine Sklaven mehr. Wir sind wieder freie Gallier. Nicht mit mir. Diese Ausflucht ist mir zu dick. Lass mich mal ran, Asterix. Ich bin nicht dick. Ich bin höchstens ein bisschen beleibt. Das ist alles. Oh, komm, du Ausflüchter. Sei nicht immer so empfindlich. Sag mir eins, o Druide, war das nicht ein bisschen gefährlich, den Römern freizustellen, ob sie von dem Zaubertrank trinken wollen oder nicht? Boah, das Risiko musste ich eingehen. Ich hatte Vertrauen in das Misstrauen der Römer, Asterix. Im Dorf mit dem großen Graben werden die Rückkehrer schon sehnsüchtig erwartet. Oh, Vater! Grinoline, meine Tochter! An all dem ist nur der grässliche Greulix schuld. Genau. Wo ist der Bückling? Seit eurem Aufbruch ward er nicht mehr gesehen. Schade. Dem hätte ich gern die Kiemen geschuppt. Das Verschwinden von Greulix behagt mir ganz und gar nicht. Du hast recht. Wir müssen weiter gut aufpassen. Der Konflikt, der uns trennt, ist deshalb noch lange nicht ausgetragen, alter Hochstapler. Worauf du dich verlassen kannst. Aber diesmal wird er ganz legal ausgetragen, alter Emporkömmling. Schon recht. Und jetzt verbarrikadiert euch in eurem Dorf. Die Römer könnten Lust verspüren, zurückzukommen. Ich werde schon mal den Zaubertrank brauen, aber nur für eine eventuelle Rückkehr der Römer. Doch bis jetzt haben sich die Römer noch gar nicht von ihrem Missgeschick erholt. Allerdings schmiedet Greulix bereits finstere Pläne. Jetzt, wo das ganze Dorf gegen mich ist, werde ich die Römer benutzen, um meine Rache voranzutreiben. Greulix schüttet einen Tropfen von Miraculix Elixier in den Wein von Centurio Tortenguss. Als dieser einen Schluck von dem Wein trinkt, vergisst er die Schlacht mit den Galliern. Nicht mal an Greulix kann er sich erinnern. Wer bist du? Und wer hat dir gestattet, das Lager zu betreten, Gallier? Es klappt. Ich komme, um dich zu warnen, Centurio. Die Gallier aus dem benachbarten Dorf haben den römischen Frieden gebrochen. Sie haben deine Legionäre verprügelt und das Lager verwüstet. Bei dir ist wohl ein Bolzen locker. Wenn das so wäre, wüsste ich das. Doch ein Blick auf das Lager und seine Männer belehrt Centurio Tortenguss eines Besseren. Alle Legionäre sind kräftig ramponiert und stehen in einer langen Schlange vor dem Sanitätszelt an. Zum Antreten blasen! Alle Mann auf den Kriegspfad! Denen werde ich zeigen, was es heißt, den römischen Frieden zu brechen! Doch die Legionäre von Centurio Tortenguss weigern sich, gegen die Gallier in den Kampf zu ziehen. Sie haben schon genug Prügel bekommen. Ich weiß ein Mittel, das Ganze wieder einzurenken, o Centurio. Lass mir eine Amphore mit Wein bringen. Du sollst es nicht bereuen. In die Amphore schüttet Greulix das restliche Elixier von Miraculix und ruft die Legionäre zusammen. Antreten zum Weinappell! Oh, ja. Zum Weinappell lassen sich die Legionäre nicht lange bitten. Sie stürmen begeistert zu Greulix. Bitte! Nicht drängeln! Es reicht für alle! Beim Jupiter! Da fühlt sich jede Zelle frisch. Bei mir auch. Aber wer seid ihr eigentlich? Da alle Legionäre durch das Elixier die Erinnerung an die Schlagkraft der Gallier verloren haben, marschieren sie guten Mutes auf das Dorf zu. Ich weiß zweimal noch nicht, wer du bist, Gallier, aber ich werde mich für deine Dienste erkenntlich zeigen. Davon sprechen wir später, wenn du das Dorf mit all seinen Bewohnern dem Erdboden gleichgemacht hast. Aber sieh dich vor. Sie haben einen Druiden bei sich, der das Geheimnis eines Zaubertranks besitzt, der unbesiegbar macht. Ein Vetter von mir ist in Aramorica stationiert. Der hat mir von einem Druiden mit seltsamen Fähigkeiten erzählt. Ich würde mich nicht wundern, wenn... Du hast recht, Ofenhaus. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Währenddessen bereitet man sich im Dorf mit dem großen Graben auf den möglichen Angriff der Römer vor. Der Zaubertrank ist soweit. Für den Fall, dass die Römer wirklich zurückkommen, sollten wir ihn so lange auf sicheren, neutralen Boden schaffen. Ich schlage dafür die Hütte von Grünspanix vor, da sie mitten im Dorf liegt. Einverstanden! Nicht zuletzt deshalb, weil dieser Idiot von Grünspanix sich nie für die eine oder andere Partei hat entscheiden können. Was unter anderem zur Folge hat, dass der große Graben direkt durch die Hütte von Grünspanix führt und sie in zwei Hälften zerteilt. Um ganz sicher zu gehen, werde ich heute Nacht neben dem Kessel Wache halten. Dann nimm diese Feldflasche mit Zaubertrank, Asterix. Man kann nie wissen, ob du sie nicht trotz des Kessels hier wirst brauchen können. Doch als es Nacht wird, ist Asterix nicht der Einzige, der Wache hält. Am Waldrand vor dem Dorf liegt der Centurio mit seinen Legionären auf der Lauer. Ich misstraue dem Druiden und seinen Geheimwaffen. Vor dem Angriff werde ich sicherheitshalber als Aufklärer ausschwärmen. Rührt euch ja nicht von der Stelle, bis ich wieder da bin. Einverstanden. Aber Dalli, ich dränge darauf, uns von der Schmach der Gallier wieder reinzuwaschen. Die Götter der Unterwelt sind mit mir. Ausgerechnet Gruselix schiebt heute Wache. Da kann ja nichts schief gehen. Halt! Wer da? Ich bin's, Greulix. Oh, was hast du hier zu suchen, du alte Gräte? Ich will unseren Chef Grobianix um Entschuldigung bitten. Du kannst rein. Aber an deiner Stelle würde ich mich bei Grobianix nicht mehr blicken lassen. Oh, wovor habt ihr denn so Angst, dass ihr das Dorf in der Nacht bewachen lasst? Na, vor der Rückkehr der Römer. Zum Glück hat der Druide Miraculix seinen Zaubertrank gebraut. Der wird in der Hütte von Grünspanix aufbewahrt. Durch den geschwätzigen Gruselix hat Greulix genau das erfahren, was er wissen wollte. Er geht zur Hütte von Grünspanix, schleicht sich von hinten an Asterix heran und versetzt ihm mit seinem Knüppel einen Schlag. Greulix trinkt vom Zaubertrank. Dann schnappt er sich den Kessel und bricht damit durchs Tor. Alarm! Schnell eilen alle zur Hütte von Grünspanix und versuchen, dem ohnmächtigen Asterix zu helfen. Oh, Miraculix, tu was! Gib ihm von dem Elixier, das du bei dem Römer angewandt hast. Oje, mein guter Obelix. Ich glaube, ich habe es bei der Wache stehen lassen. Jedenfalls wäre es falsch, Asterix davon zu geben. Denn derjenige, der es zu sich nimmt, kann keinen Zaubertrank mehr trinken, ohne dass seltsame Dinge an ihm vorgehen. Aber zum Glück braucht Asterix es gar nicht. Diesmal habe ich wirklich das Gefühl, der Himmel wäre mir auf den Kopf gefallen. Allen ist der Himmel auf den Kopf gefallen, Asterix. Greulix hat den Topf mit Zaubertrank gestohlen und wird ihn sicher an die Römer verteilen. Pah, Zaubertrank oder nicht. Wenn es darauf ankommt, können wir uns auch mit unseren eigenen Waffen verteidigen. So spricht ein echter Häuptlingssohn. Pah! Wie Während sich die Gallier darauf vorbereiten, ohne Zaubertrank zu kämpfen, erreicht Greulix mit dem Kessel von Miraculix die Römer am Waldrand vor dem Dorf. Der Tag bricht an. Du hast lange gebraucht, Gallier. Ich hatte schon gedacht, du wolltest uns verraten. Ich euch verraten? Seht her! Ich bringe euch den Trank, der unbesiegbar macht. Bist du sicher, dass... Schau her! Um die Wirkung des Tranks zu demonstrieren, reißt Greulix vor den Augen der Legionäre einen Baum aus. Ja, schon gut. Fangt endlich an, den Zaubertrank auszuschenken, bevor die Dorfbewohner was unternehmen. Kurz darauf sind alle Legionäre mit Zaubertrank versorgt. Centurio Tortenguss macht sich bereit für die Schlacht. So, jetzt haben alle getrunken. Machst du mit beim Angriff? Nein. Es ist besser, wenn man mich nicht sieht. Du musst verstehen, hier geht es ums Prinzip. Vorwärts! Tapfer marschieren ihnen die Gallier entgegen. Asterix, ich glaube, das wird wieder ein Riesenspaß. Die Römer haben Zaubertrank bekommen. Da geht's diesmal rund, Obelix. Keine Angst, Asterix. Wir kommen schon über die Runden. Rund geht es bei dieser Schlacht in der Tat. Allerdings anders als erwartet. Aufstellung in Gefechtsordnung. Was ist denn das? Plötzlich blähen sich die Körper der Römer gigantisch auf, bis sie alle kugelrund sind und durch die Gegend rollen. Hilf mir! Hilf! Hilf! Hilf! Du hast uns rundweg reingelegt. Miraculix, schau mal. Die Römer sind ja plötzlich so aufgeblasen. Ich würde mich nicht wundern, wenn das die Folge davon wäre, dass sie auf das Elixier noch den Zaubertrank getrunken haben. Obelix hat recht. Wir werden unseren Riesenspaß haben. Zum Angriff! Mit Kampfgeschrei stürmen die Gallier auf die Römer zu. Doch die können sich überhaupt nicht zur Wehr setzen. Wie riesige Bälle hüpfen die kugelrunden Römer durch die Gegend, als die Gallier ihre Reihen sprengen. Eine Reaktion, die nicht jeden erfreut. Also die spinnen die Römer. Wir sind doch hier nicht im Zirkus. Glücklicherweise ist der merkwürdige Zustand der Römer nicht von langer Dauer. Die aufgeblähten Legionäre verlieren Luft und sehen schon bald wieder so aus wie immer. Endlich sehen wir wieder normal aus. Der Kampf geht weiter. In Gefechtsordnung antreten. Die Römer sehen zwar wieder normal aus, doch irgendwas scheint anders zu sein als vorher. Wo vorher Gras war, müssen sich die Römer nun durch mannshohe Vegetation kämpfen. Oh, Tortenguss, ich finde die Natur um uns überwältigend. Mich überwältigt vielmehr, dass man den Feind gar nicht mehr sieht. Wir sind aber noch da, Römer! Doch nicht die Gallier sind zu Riesen geworden, sondern die Römer sind zu Winzlingen geschrumpft, nicht größer als Grashalme. Das wird euch lehren, Zaubertrank zu trinken, ohne vorher einen Druiden befragt zu haben. Erbarmen, lieber Angelton, mach diesem Albtraum ein Ende. Ihr sollt eure normale Größe gleich wiederbekommen, doch müsst ihr zuvor schwören, dass ihr das Dorf und seine Bewohner in Zukunft zufrieden lasst. Ihr könnt mich in Staub verwandeln, wenn ich nicht Wort halte. Kehrt in euer Lager zurück, Römer. Und wehe, wenn wir euch hier in der Nähe noch einmal antreffen sollten. Macht, dass ihr wegkommt, bevor Idefix euch noch anknabbert. Grobianix, jetzt, wo der Frieden mit den Römern wiederhergestellt ist, wollte ich dich gern fragen... Augenblick, mein Junge. Vergiss nicht, dass ich mit deinem Vater noch ein Hühnchen zu rupfen habe und das... Grobianix! Greulix hat Grinoline entführt! Der Schurke! Der Abscheuliche! Er hat dieses Pergament hier für dich hinterlassen. Wenn du Grinoline wiedersehen willst, hinterlege vor Sonnenuntergang beim Hinkelstein an der Quelle 100 Aurei. Greulix. Oh, der Spitzbube. Der gemeine Kerl. Wo soll ich denn noch für heute Abend 100 Aurei hernehmen? Ich breche noch zur Stunde auf, um Greulix zu suchen. Und beim Teutates, ich schwöre es, ich führe Grinoline heim. Obelix und ich begleiten dich. Und Idefix, er hat schon eine Spur aufgenommen. Sie führt direkt zum Fluss. So ist es. Greulix rudert mit Grinoline in einem kleinen Boot den Fluss hinunter. Er hat sie gefesselt und geknebelt. Ich hätte ja einen romantischeren Ausflug vorgezogen, aber das ist die einzige Möglichkeit, an deine Mitgift heranzukommen, meine liebe Grinoline. Doch es verläuft nicht alles nach Plan für Greulix. Greulix und Grinoline werden mit einem Fischernetz gefangen und an Bord eines Schiffes gehievt. Denn auf dem Fluss sind außer Greulix noch andere Gauner unterwegs. Piraten. Da seht ihr, was man alles in einem Fluss fischen kann. Außerdem riskieren wir hier endlich einmal nicht dauernd mit den Galliern zusammenzutreffen. Wenn ich dir einen ehrenhaften Vorschlag machen dürfte, Pirat? Nun? Ich habe die Tochter des Häuptlings Grobianix gegen ein Lösegeld von 50 Aurei entführt. Ich schlage dir vor, sie hier zu bewachen, während ich das Lösegeld hole und wir teilen dann. Bist du einverstanden? Warum nicht? Du wirst doch wohl nicht mit dem Flussfisch teilen wollen. Ach, Ivo. Sobald er mit dem Lösegeld ankommt, tauschen wir das Mädchen samt Entführer gegen ein erneutes Lösegeld ein. Unterdessen eilen Asterix, Obelix und Grünix auf der Suche nach Greulix und Grinoline am Flussufer entlang. Um schneller vorwärts zu kommen, ist Greulix bestimmt flussabwärts gefahren. Trink auch ein bisschen Zaubertrank, Grünix. Der Gauner steht sicher noch unter dem Einfluss des Zaubertranks, den er getrunken hat. Da, ein Schiff! Das sind ja alte Bekannte von uns. Ich habe das Gefühl, bei denen finden wir Grinoline wieder. Auch auf dem Piratenschiff bemerkt man, dass sich alte Bekannte nähern. Die Gaga! Die Gaga! Gaga! Wieso die Gaga? Die Gaga! Gaga! Gaga! Gaga! Doch diesmal kommen unsere Gallier nicht an Bord, um die Piraten zu verprügeln, sondern einzig und allein, um eine Rettungsmission durchzuführen. Jetzt hast du nichts mehr zu befürchten, Grinoline! Ich biete dir eine letzte Chance, Greulix. Verteidige dich! Da sowohl Grünix als auch Greulix Zaubertrank getrunken haben, sind sie beide gleich stark. Zu leiden hat deshalb unter ihrem Kampf vor allem das Schiff der Piraten. Sie machen ja unser Schiff kaputt! Wir gehen unter! Tja, das ist der Preis für den Erfolg. Endlich lassen die Kräfte von Greulix nach. Bei mir hat der Zaubertrank aufgehört zu wirken. Du wirst es doch nicht wagen, einen wehrlosen Mann zu schlagen. Doch. Grünix versetzt Greulix dank des Zaubertranks einen so heftigen Schlag, dass er hoch in die Luft katapultiert wird. Seine Flugbahn führt Greulix direkt ins Römerlager, wo sich Centurio Tortenguss in seinem Zelt gerade von den Strapazen des Tages erholen will. Jetzt, wo der Albtraum vorüber ist, möchte ich nie mehr was von Galliern und Sklaven hören. Bei allen Göttern des Olymps, für dich mache ich eine Ausnahme bei dem, was ich gerade gesagt habe. Du sollst einen Posten kriegen, den du nicht so bald wieder verlassen wirst. Wohl wahr. Denn ab sofort muss Greulix im Römerlager sämtliche Hausarbeiten für alle Legionäre verrichten. Vom Wäschewaschen bis zum Gemüseschälen. Hey, Sklave, wird's bald mit dem Gemüse? Und die Wäsche! Denk dran, dass du sie hinterher noch bügeln musst! Im Dorf mit dem großen Graben sind derweil alle froh, als unsere Gallier erfolgreich von ihrer Rettungsmission zurückkehren. Sie bringen Grinoline zurück! Meine Tochter! Oh, Vater! Grünix hat sich wirklich wie ein Häuptling verhalten. Ja, ich bin Grünix für seine heroische Tat unendlich dankbar, aber damit übertreibst du ein bisschen. Nein, mein Herr! Grünix ist nämlich Sohn eines Häuptlings. Du kannst mir gestohlen bleiben mit deinem Sohn eines Häuptlings. Der wahre Häuptling bin ich. So, jetzt ist's aber genug. Wenn ihr euch verhauen wollt, dann tut das. Aber bitte allein. Hä? Grinoline hat recht. Wenn ihr eine Auseinandersetzung wollt, dann macht sie unter euch ab. Und zieht nicht die Dorfbewohner mit hinein. Wir haben längst genug. Und so treffen sich Grobianix und Griesgramix kurz darauf auf dem Platz vor dem Dorf, um die Sache mit den Fäusten auszukämpfen. Gespannt verfolgen die Dorfbewohner das Ereignis, das von Asterix als Schiedsrichter überwacht wird. Nach den Regeln kann der Kampf bis morgen früh zum Sonnenaufgang dauern. Verlierer ist derjenige, der am Boden liegen bleibt, nachdem ich bis 100 gezählt habe. Los, fangt an! Auf das der bessere Gewinne! Der Kampf dauert lange. Als es Abend wird, verlassen viele Zuschauer, des Schauspiels müde, den Kampfplatz. Es ist schon spät. Ich leg mich jetzt schlafen, Asterix. Ihr auch. Für Idefix und mich sind solche Kämpfe ohne Römer und ohne Wildschweine total uninteressant. Selbst Asterix kann dem Schlaf nicht widerstehen. Und so tragen die beiden Häuptlinge ihren Kampf allein im Mondschein aus. Als am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, stellt sich heraus, dass auch Griesgramix und Grobianix während ihres Kampfes eingeschlafen sind. Aneinandergelehnt schnarchen sie friedlich vor sich hin. Schiedsrichter Asterix verkündet den Ausgang des Kampfes. Dorfbewohner, das Schicksal hat entschieden. Es gibt weder einen Sieger noch einen Besiegten. Aber ihr könnt in Grünix einen starken jungen Häuptling haben und in Grinoline eine ebenso schöne wie kluge Häuptlingsfrau. Ja! Es lebe Grünix! Es lebe Grinoline! So, so. Wenn ich recht verstanden habe, können wir jetzt abtreten. Ja, du merkst aber auch alles. Endlich wieder vereint unter der Herrschaft ihres neuen Häuptlings, leiten die Gallier einen Teil des nahen Flusses in Richtung ihres Dorfes, um den großen Graben zu füllen, der nun überflüssig geworden ist. Denn jetzt gibt es nur noch ein linkes Ufer, ein rechtes Ufer und fließendes Wasser an beiden Ufern. Auch bei der Hochzeitsfeier von Grünix und Grinoline herrscht eitel Freude. Und nicht wenig Appetit. Und für unsere Freunde schlägt nun langsam die Stunde des Abschieds. Wie werden wir euch je für eure Hilfe danken können? Euer Glück ist uns Dank genug. Obelix, was ist denn los mit dir? Wir gehen auch Liebesgeschichten, die glücklich enden, zu Herzen. Doch die Wiedersehensfreude bei der Heimkehr wischt alle lyrischen Anwandlungen hinweg. Wie schön, wieder in unser friedliches kleines Dorf einzukommen. Ich rieche schon die Wildschweine, die sie eigens für uns gegrillt haben. Und unter Teutates gestirntem Himmel feiern die Bewohner des Dorfes von Asterix mit großem Jubel die Rückkehr ihrer Helden zum 25. Mal mit dem obligatorischen, traditionellen Bankett. Diese Geschichte mit dem großen Graben kommt mir wirklich unwahrscheinlich vor. Ja, sie ist so unwahrscheinlich, dass sie uns spätere Generationen kaum abnehmen werden.